beziehungsweise zweitens, in diesem Versuch ist dann auch angelegt, dass die Grenzen dieser Möglichkeitsspielräume tendenziell verschoben werden, beziehungsweise aufgehoben werden, und dann, dass die Möglichkeiten revolutionärer Aktionen, also die in Richtung einer Herbeiführung einer proletarischen Revolution in der Tendenz stehen, das Auslotung dieser Möglichkeitsspielräume und das Transzendieren dieser Grenzen in so eine Richtung geht, in eine Richtung einer Herbeiführung letztlich einer Revolution, einer Situation, die keine Umkehr mehr möglich macht. Aber das scheint mir doch ein Widerspruch zu sein zu dem, was du vorher gesagt hast, oder? Also wenn du sagst, dass die Möglichkeit steht immer jetzt negativ zur Realität, wie verhält sich das denn dann, also wenn es dann real wird, also wenn diese Möglichkeiten, diese sogenannten objektiven Möglichkeiten, wenn die dann doch realisiert werden würden, eben in diese Richtung von Revolution? Das ist ein guter Hinweis. Hegel hat schon darauf hingedeutet, dass die Freiheit zu handeln und die Realisierung von Handlungen immer wieder Freiheit dann abschafft. Also in dieser Dialektik steckt es, dass Möglichkeiten, die realisiert werden, andere Möglichkeitsspielräume natürlich ausschließen und so weiter. Aber die Reflexion auf diese oft ausgeschlossenen Möglichkeitsspielräume erweitert eben auch wieder diesen Horizont. Also die daraus entstanden eigentlich auch letztlich, ich mache jetzt mal einen kurzen Exkurs, zwei große Zweige in der Philosophiegeschichte. Die einen, würde ich mal jetzt ganz hemdsärmelig sagen, ist die Seite, der eine Strang ist die Seite des Kulturpessimismus und der andere Strang ist die Seite des Kulturoptimismus, des Fortschrittglaubens. Die Seite des Kulturpessimismus hat immer darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man die Geschichte zurückgeht, noch viel mehr Möglichkeiten offen lagen, brach lagen und durch bestimmte Verwirklichungen immer mehr diese Möglichkeitsspielräume eingeengt wurden, dass letztlich immer weniger möglich wird. Die Kulturoptimisten haben immer darauf hingewiesen, dass bestimmte realisierte Handlungen neue Möglichkeitsräume eröffnen und diese neuen Möglichkeitsräume auf der Grundlage von weiteren Realisationen sich ständig vermehren. So. Ich würde behaupten, dass die Position der Situationisten insofern weder kulturpessimistisch noch kulturoptimistisch läuft, auch wenn es zunächst mal so den Anschein haben mag, sie wären reine Kulturoptimisten. Weil sie haben beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Bedingungen für eine revolutionäre Praxis nicht nur reif sind, sondern schon begonnen haben zu verfaulen. Also, aber auf diesen Punkt werde ich nochmal kommen. Aber das stimmt schon, wenn ich beispielsweise einen Baum vor mir habe, und daraus einen Tisch realisiert, dann habe ich mir die Möglichkeit verbaut, einen Stuhl daraus zu realisieren. Die Kulturpessimisten würden darauf jetzt ihren Augenmerk und das akzentuieren, dass ich eben diese Möglichkeit verbaut habe. Die Kulturoptimisten eben in der gegenteiligen Weise, dass sich dadurch wieder neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Und das gilt es zu betrachten.